1. Und diesem Tag wird der Herr im IT seinem Machtigen, Großen und Starken Schwert den Leviathan, die Flutschtig und Gewundin Schlange, so I den Drachen im Meer bestrafen und Toten. 2. Und diesem Tag soll man über einen Fruchtbaren Weinberg singen, 3. ICH, der Herr, bin sein Hutter, ICH bewasserie in Standig und beschütz in Tag und Nacht, damit niemand im Schaden zu fugen kann. 4. ICH hegi keenen Zorn mehr. Solti ICH jedoch Dornen und Jestrup finden, word ICH SIE im Kampf angreifen und vollstandig verbrennen. 5. SSEI den, SIE suchen meinen Schutz und schließen Frieden mit mir. 6. In den Kommandantagen word Jacob Wurzeln schlagen, Israel word Bluehen und Gedeihen, so dass SIE die ganz Welt mit ihren Fruchten erfüllen. 7. Word es etwa so schwa best raft y sein peinige? Oder word es getotet, y sein morde getotet worden? 8. Nein, so war es nicht. Dirch I vertriebung und verbanning es to SIE gerichtet. I hat SIE mit seinem heftigen Sturm wegefecht, y ein Ostwind SIE vertriebt. 9. Die Schalb word de Dirch die should Jacobs gesund, und das Jebnis seiner sooner word sein, das al Alterstein y Zerbrechen Kalkstein zerschlagt und kein Asheren oder Sonnensolen mehr aufgerichtet werden. Den. 10. Den die befestigt Stad liegt einsam und verlassen y ein Step, in Volkert. Dort wehe den Kalber, lagen sich nieder und fressen die Busch ab. 11. Wenn deren Zweige verdoren, werden SIE abgebrochen, Frauen kommen und sonden SIEen. Denn es ist ein Volk one Verstandnis. Die Schalb erbarnt sich sein Skop für seine nicht und gewort im kein Neid. 12. Und diesem Tag wird der Herr die Korne vom Euphrat bis zum Bach Ägyptens ausdreschen, aber, son Israels, werdet eine Nacht dem anderen gesammelt werden. 13. Und diesem Tag wird die Großposaun geblasen werden, so dass all, die in Assyrien verloren wären und die nach Ägypten vertrieben werden, nach Hause zu Rückkehren und den Herrn auf dem Heiligen Berg in Jerusalem anbeten.